haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die tödliche Kurve. Mitten im Winter auf einer abgelegenen Landstraße. Auf eine Klientin zu warten, gehört nicht zu den Höhepunkten meiner beruflichen Laufbahn. Ich tat es dennoch und fluchte über jeden Wagen, der an mir vorbeidonnerte. Eine halbe Stunde verging, ehe schließlich ein Kleinwagen in einen Feldweg abbog und hielt. Meine Klientin trug Schuhe, die sich weder für einen Feldweg noch für ein Gaspedal eigneten. Ich muss nachher an ein Weihnachtsessen. Sie könnten mich mitnehmen zu Speis und Trank. Das geht nicht. Sehen Sie den Baum da drüben? Er sieht ziemlich lädiert aus. Mein Bruder Stepan starb vor 3 Monaten genau an dieser Stelle. Er ist von der Straße abgekommen. Die Polizei sagt, dass er zu schnell in die Kurve gefahren ist und die Kontrolle über sein Auto verloren hat. Jugendlicher Leichtsinn, gepaart mit zu viel Adrenalin und zu wenig Grips, sind der Feind jeder Kurve. Er ist diese Strecke mehrmals in der Woche gefahren. Vielleicht ging er jedes Mal näher ans Limit, bis es krachte. Das ist genau das, was die Polizei sagte. Bis vorgestern habe ich auch noch so gedacht. Und was ist vorgestern geschehen? Ich habe mir die Sachen meines Bruders angeschaut und dabei habe ich ein E-Mail gefunden, die er ausgedruckt hat. Ja, und wegen dieser E-Mail stehen wir hier und frieren uns die Füße ab. In der E-Mail steht wörtlich, wer es übertreibt, kann aus der Kurve fliegen. Denk daran. Das kann Zufall sein oder jemand wollte ihn dazu bringen, vorsichtiger zu fahren. Oder jemand hat ihn bedroht und diese Drohung wahrgemacht. Dass er die E-Mail ausgedruckt hat, bedeutet doch, dass er die Drohung ernst nahm. Wer hat die E-Mail versendet? Ein Bekannter kennt sich aus in so etwas und er sagte, die E-Mail sei anonym aufgegeben worden. Es sei unmöglich, sie zurückzuverfolgen. Das hört sich nach einem hoffnungslosen Fall an. Wenn mein Bruder Feinde hatte, dann müsste es doch möglich sein, herauszufinden, wer ihn bedroht hatte, oder? Müsste, könnte, sollte, sind alles Worte, die ich in meinem Honorar doppelt verrechne. Stepan hat ein wenig Geld gespart für sein neues Auto. Meine Eltern haben mir einen Teil davon geschenkt. Finden Sie heraus, wer Stepan ermordet hat. Sie reichte mir neben einem Vorschuss einen Umschlag, der sowohl den Ausdruck der E-Mail als auch einige Informationen zu ihrem Bruder enthielt. Nachdem ich mich bei einer Tasse Kaffee aufgewärmt hatte, fuhr ich ins Polizeipräsidium. Dort erinnerte man sich gut an den Unfall. Üble Sache, Maloney. Die Landstraße in Richtung Grünwil ist bekannt als Raserstrecke. 2 weitgezogene Kurven und eine breite Fahrbahn. Da sind schon mehrere Wagen von der Strecke abgekommen. Mich interessiert nur ein Wagen, Stepan Radic. Wir haben den Fall eingehend untersucht, Maloney. Radic hatte keine einschlägigen Vorstrafen wegen Geschwindigkeitsübertretungen. Und alle seine Bekannten sagten aus, dass er kein Raser war. Deshalb gehen wir von einem Sekundenschlaf aus. Der Unfall ereignete sich in der Dämmerung. Wenn Radic kein Raser war und er diese Strecke fast täglich fuhr, dann könnte es sein, dass er von der Straße abgedrängt wurde. Die Spurenbilder waren eindeutig, Maloney. Eine sehr kurze Bremsspur. Vermutlich, als er die Augen öffnete. Dann schleuderte der Wagen und prallte in den Baum. Wegen der Bremsspur konnten wir einen Selbstmord ausschließen. Alles deutete auf einen Unfall hin. Seine Schwester glaubt, dass er bedroht wurde. Davon wissen wir nicht, Maloney. Aber die Menschen neigen dazu, nach plausiblen Erklärungen zu suchen, wenn sie mit einem Ereignis nicht umgehen können. Das wie mit den Zwillingstürmen. Die Zwillingstürme sind ebenfalls von der Straße abgekommen. Die Leute glauben lieber obskuren Verschwörungstheorien als den offiziellen Ermittlungsergebnissen. Akten, die geschlossen sind, sollte man nicht wieder öffnen. Damit Sie mehr Zeit haben, um alte Kreuzworträtsel zu lösen. Wenn wir uns ständig um alte Fälle kümmern, dann haben wir nicht genügend Kapazitäten für die aktuellen Mordfälle. Deshalb überlassen wir das lieber Hellsehern, Privatdetektiven und anderen Amateuren. Die Provokation prallte an mir ab wie ein Tennisball an Roger Federer. Da die Grünwieler Fußballer alle im Winterschlaf waren, machte es keinen Sinn, das Trainingsgelände aufzusuchen. Dafür besuchte ich am Abend einen Mann, der nach den Angaben seiner Schwester mit Stepan befreundet gewesen war. Ich kam neu nach Grünwehl und da ich Fußball über alles liebe, habe ich mich sofort beim FC für ein Probetraining gemeldet. Und die haben mir sofort einen Platz in der zweiten Mannschaft angeboten. Dort haben Sie Stepan Radić kennengelernt. Er war ein guter Typ. Offen und keiner, der nur in seiner Clique verkehrt. Mit Schweizern war es am Anfang schwierig. Deshalb war ich froh, zu Stepan einen guten Draht gefunden zu haben. Haben Sie mit ihm auch seine Vorliebe für schnelle Autos geteilt? Stepan war kein Raser. Er hat mich mehrmals mitgenommen. Vielleicht raste er nur, wenn er alleine unterwegs war. Das ist natürlich möglich, aber er war eigentlich kein Rasertyp. Er war weder ein Angeber, noch einer dieser Ehrgeizigen, die nie einen anderen vorbeilassen können. Die Angeber sind jung und die Ehrgeizigen sind meist so Typen um die 50 mit verbissenem Ausdruck und teuren Limousinen. Wenn ein Angeber auf einen Ehrgeizigen trifft, dann wird's gefährlich auf den Straßen. Haben Sie mit Stepan auch über Privates gesprochen? Wenig, wir sprachen eigentlich nur über Fußball. Er war nicht sonderlich talentiert und das wusste er auch, aber es machte ihm Spaß. Das ist das Schöne im Amateurfußball. Die Leute machen es aus Begeisterung und nicht wegen der Kohle. Apropos Kohle, verdiente Stepan so gut, dass er Geld für einen neuen Wagen sparen konnte? Die einen geben ihr Geld für Frauen aus und die anderen für Autos. Ich bin eher der Frauentyp. Hatte er mit jemand Streit vor seinem Tod? Da war was mit dem Trainer. Sie haben die beiden belauscht? Nein, ich habe sie von Weitem beobachtet. Muss ziemlich heftig gewesen sein. Haben Sie ihn darauf angesprochen? Er wollte nicht mit mir darüber reden. Aber es ging um ein Vorbereitungsspiel für die nächste Saison. Über so etwas kann man sich streiten? Sie haben keine Ahnung vom Fußball, nicht wahr? Ich bestätigte seine Vermutung und fuhr zurück in mein Büro. Bevor ich dem Trainer meine Aufwartung machte, rief ich einen ehemaligen Klienten an, von dem ich wusste, dass er sich für Fußball interessierte. Er erzählte mir eine Stunde lang über Dinge, die mir so fremd waren wie Kreuzworträtsel. Mit brummendem Schädel fuhr ich zu meiner Klientin, die gerade dabei war, seltsame Dinge zu erwärmen. Ich liebe die asiatische Küche. In dieser Suppe hat es Bambussprossen, Wasser, Kastanien, Hühnerfleisch und Krabben. Möchten Sie auch einen Teller? Gerne, gerne. Vielleicht findet sich ja im Kühlschrank etwas, mit dem man meinen Teller füllen könnte. Probieren Sie, es schmeckt wahnsinnig gut. Ich kann Ihnen Cevapcici braten. Das klingt schon besser. Möchten Sie eine Beilage? Warum nicht? Vielleicht ein Steak. Cevapcici mit Steak? Ja, ich nehme auch Steak ohne Cevapcici. Also gut, aber es dauert eine Weile, bis es aufgetaut ist. Ist das bei Ihnen auch so oder tauen Sie schneller auf? Kommt auf den Mann an. Ist noch einer anwesend? Sie zählen nicht. Vielleicht sollte ich es doch mal mit einem Anti-Aging-Aftershave versuchen. Wie wäre es mit ein paar frischen Informationen? Ihr Bruder hatte einen Streit mit seinem Trainer. Darüber weiß ich nichts. Haben Sie in seinen Unterlagen etwas gefunden, das mit dem Streit zu tun haben könnte? Ich habe eine Mappe gefunden mit Fußballresultaten, Wettquoten. Ihr Bruder hat auf Fußballspiele gewettet. Na klar, aber nie große Beträge, mehr zum Spaß. Vielleicht ist der FC Grünwil in einen Wettskandal verwickelt. Kann man auf den Verein überhaupt Wetten abschließen? Keine Ahnung. Ich wette immer nur auf das Wetter und verliere regelmäßig. Der FC Grünwil ist ein Provinzclub. Ich glaube kaum, dass sich die Wettmafia dafür interessiert. Wenn Ihr Bruder etwas herausgefunden hat, könnte das ein Grund gewesen sein, ihn aus dem Weg zu schaffen. Das sind doch die typischen Klischees, die man über junge Jugos hat. Rasen in der Gegend herum, interessieren sich nur für Autos, Weiber und Fußball und sind mit einem Bein im Gefängnis. Ihr Bruder scheint sich nicht groß für das weibliche Geschlecht interessiert zu haben. Und ob er das hat? Aber Stepan war ein Romantiker. Er wartete auf die große Liebe. Sie sollten mit seinem Trainer reden. Stepan war kein Mensch, der den Streit suchte. Wenn es Zoff gab, muss etwas vorgefallen sein. Das Steak taute auf, doch Frau Radić blieb kühl. Selbst nachdem sie die seltsame Suppe zu sich genommen hatte. Ich blieb noch eine Weile und schaute mir die Mappe mit den Fußballresultaten und den Wettquoten an. Es sah nicht viel anders aus als irgendwelche Börsenberichte. Offenbar gab es für Zocker verschiedene Ligen, aber immer ging es ums große Geld. Am nächsten Morgen versuchte ich vergeblich, den Fußballtrainer zu erreichen. Da die Sättigung durch das Steak und die anschließenden Whiskys schon eine Weile her waren, stärkte ich mich mit einem Frühstück in einer Kneipe, in der man auch morgens Bratkartoffeln bestellen konnte. Derart gestärkt traf ich mich am Mittag mit Steffen Heinrich, der mit einer jungen Frau einige Kilometer sinnlos im Wald herumgerannt war. Das ist Linda, die Arbeitskollegin. Das ist Philipp Meloni, Privatdetektiv. Hi. Was hast du mit einem Detektiv zu tun? Er untersucht den Tod von Stepan. Was gibt es da noch zu untersuchen? Sie haben Stepan gekannt. Ja, klar. Er war oft mit Steffen zusammen. Kennen Sie auch den Trainer des FC Grünwil? Nagel? Ja. Nur vom Sehen. Ich stehe nicht auf ältere Herren. Ich habe Sie auch nicht aufgefordert, auf mich zu stehen. Es genügt, wenn Sie sich neben mich setzen. Ich muss zur Arbeit und vorher noch duschen. Ich fahre dich. Kein Problem. Okay. Was möchte der ältere Herr gern wissen? Sie sind ganz schön vorlaut. Wenn Sie mir auf unterwürfige Kätzchen stehen, nur zu. Ich bin es nicht. Sie ist nur halb so schlimm, wie sie tut. Aber das ist schlimm genug. Ich werde es überdenken, bevor ich Ihnen einen Antrag mache. Was ist mit Nageln? Hat er etwas mit Stepans Tod zu tun? Könnte es bei dem Streit um Spielmanipulationen gegangen sein? Weshalb sollte jemand Interesse haben, die Spiele der zweiten Mannschaft des FC Grünwil zu manipulieren? Die verlieren freiwillig jedes Spiel. Moment, also das letzte Spiel der Hinrunde, das haben wir gewonnen. Ja, weil der Schiedsrichter eine Pfeife war. Sie verfolgen die Spiele des FC Grünwil. Frauen verfolgen Fußball aus zweierlei Gründen. Entweder sie mögen Fußball oder sie mögen einen Spieler. Kann schon sein. Darf ich mir Chancen ausrechnen? Ich möchte Ihren heißen Flirt ungern unterbrechen, aber ich habe einen Job zu erledigen. Okay, ernsthaft. Es macht keinen Sinn, die Spiele des FC Grünwil zu manipulieren, weil man nirgendwo auf die Spiele wetten kann. Vielleicht ein illegales Spiellokal. Indem man auf die Pfeifen des FC Grünwil wettet? Stepan spielt ja nur in der zweiten Mannschaft. Das macht doch keinen Sinn. Aber Ihr Trainer ist auch für die erste Mannschaft zuständig. Ja, aber nur vorübergehend. Man kann auch nicht auf die erste Mannschaft wetten. Trotzdem hat sich Stepan mit seinem Trainer gestritten und Unterlagen über Fußballwetten gesammelt. Stepan ist aus der Kurve geflogen. Kann vorkommen. Weshalb machen Sie ein solches Theater? Weil seine Schwester nicht an einen Unfall glaubt. Das ist ermüdend. Ich hau jetzt ab. Kommst du? Ganz schön dominant, die Dame. Halb so wild. Im Bett wird sie zum Kuscheltier. Ich glaube kaum, dass du das je herausfinden wirst. Die beiden schäkerten noch ein wenig, ehe sie zurück zur Arbeit fuhren. Ich fuhr ebenfalls zur Arbeit, doch mein Weg führte mich ins Polizeipräsidium. Da seit Tagen kein Mordfall gemeldet worden war, vergnügten sich die Beamten damit, Dartpfeile auf unschuldige Scheiben zu werfen. Das ist praktisch, Maloney. Dadurch kann die Konzentration, Treffsicherheit und die Frustrationsschwelle trainiert werden. Gehen Sie künftig mit Wurfpfeilen auf Verbrecherjagd. Auch die Polizei überlegt sich, wie künftig weniger CO2 verbraucht und mehr Nachhaltigkeit erzielt werden kann. Lärm ist ebenfalls ein Faktor. Eine unserer Arbeitsgruppen heißt die lautlose Polizei. Darin sucht man nach Methoden, wie die Polizeiarbeit geräuscharm werden könnte. Blasrohre zum Beispiel, um Verbrecher kampfunfähig zu machen. Und anstelle von Sirenen lassen sie Rauchzeichen aufsteigen. Sirenen sind ein Problem, Maloney. Man könnte aber die Sirenen durch ein Signal ersetzen, das in allen anderen Autos eine Minisirene auslöst. Dann hätten wir im Sommer bei geöffneten Wagenfenstern hunderte von Minisirenen, die uns terrorisieren. Das Martinshorn, Maloney, ist im Einsatz unabdingbar. Und es ist auch hilfreich in Kreuzworträtseln. Sie hingegen sind weder im Einsatz noch als Kreuzworträtsel hilfreich. Es ist nicht unsere Aufgabe, aus einem Unfall einen Mord zu basteln. Es gibt Hinweise darauf, dass Stepan Radic bedroht wurde. Wenn jeder, der sich bedroht fühlt, von der Straße abkommt, wären die Straßengräben voller Autowracks. Spielmanipulationen könnten dahinter stecken. Sehen Sie, das ist das Schöne am Pfeilewerfen. Da kann niemand manipulieren. In England ist Dart übrigens so beliebt wie bei uns das Jassen. Sie sollten sich das Umfeld des Fußballclubs Grünwil genauer anschauen. Wenn die Wettmafia im Spiel ist, kann aus einem Unfall schnell ein Mord werden. Das fällt nicht in unseren Bereich, Maloney. Liefern Sie uns Beweise und dann werde ich beantragen, dass sich einer unserer Beamten 15 Minuten um den Fall kümmert. 15 Minuten? Ist das der neue städtische Stundenansatz? 15 Minuten müssen nicht protokolliert werden. Das spart Papier, Maloney, und ist nachhaltig. Ich ging, bevor die 15 Minuten um waren, Da es in der Stadt keine Wettbüros gab und ich mich in Fußballwetten nicht auskannte, ging ich auf einen Marktplatz, auf dem sich Arbeitslose und Rentner langweilten. Es dauerte nicht lange, bis ich jemand fand, der sich auskannte. Ja, man kann auf fast alles wetten. Das Resultat, wer das erste Tor schießt, wer die erste gelbe oder rote Karte kassiert, ob ein Tor mit dem Fuß oder dem Kopf erzielt wird, ob es ein Penalty gibt, ja sogar, was der erste Spielunterbruch sein wird, ganz am Anfang, Einwurf, Freistoß, Eckball oder Tor. Und damit kann man reich werden? Na, nur wenn man einen großen Stil wettet. Dann genügt es, wenn man einzelne Spieler kauft. Ja, die Torhüter sind die wichtigsten Leute auf dem Platz. Sie können am leichtesten ein Spiel beeinflussen. Und gleich danach kommt natürlich der Schiedsrichter. Weshalb lassen sich Spieler und Schiedsrichter bestechen? Na, weshalb schon? Leicht verdientes Geld. Es verdienen nicht alle Fußballer Millionen. Die meisten kommen gerade mal über die Runden oder erhalten eine Spesenentschädigung. Ja, für einen Spieler aus dem Osten sind 1000 Franken eine Menge Geld. Wenn ich ein Spiel manipulieren möchte, wie muss ich da vorgehen? Ja, das ist ganz einfach. Also Sie geben mir 200 Franken. Ja, und was machen Sie mit dem Geld? Ja, das geht Sie nichts an. Angenommen, ich gebe Ihnen die 200 Franken. Wissen Sie, ich bin zwar ein gläubiger Mensch, aber wenn es um Geld geht, werde ich zu einem ungläubigen Menschen. Ich glaube nur, was ich sehe. Wenn Sie mich reinlegen, melde ich Sie beim Konsumentenschutz. Na, das sieht gut aus. Es ist verdammt kalt hier. Wir sollten da drüben in die Bar gehen. Das war ein vernünftiger Vorschlag. Nachdem er ein Bier und zwei Schnäpse getrunken hatte, erklärte er mir detailliert, wie Manipulationen im Fußball funktionierten. Ich verstand nicht alles, aber genug, um mich mit meinem neuen Wissen dem Fußballtrainer des FC Grünwil zu stellen. Entschuldigen Sie die Unordnung, aber seit mich meine Frau verlassen hat, habe ich komplett den Überblick verloren. Es gibt Männer, die aus der Bahn geworfen werden, wenn ihre Frau sie verlässt. Bei mir ist es ein Zeitproblem. Ich überlege eine Stunde, wo ich anfangen soll, und danach habe ich einen Termin. Wie viel verdient ein Fußballtrainer beim FC Grünwil? Ach, Grünwil ist ein Amateurverein. Ich erhalte eine minimale Entschädigung. Einer Ihrer Spieler ist vor ein paar Wochen tödlich verunglückt. Ja, eine tragische Geschichte, aber junge Männer suchen das Risiko und viele überschätzen sich, auch auf dem Fußballplatz. Hat sich Stepan Radić überschätzt? Er war erstaunlich reif. Und ein eher ruhiger Typ. Trotzdem haben Sie sich vor seinem Tod mit ihm gestritten. Tatsächlich? Sie wurden dabei beobachtet. Ja, ich erinnere mich. Ich habe ihn im Clubhaus überrascht. Er hat vertrauliche Dokumente gelesen. Über Ihre Pläne, Spiele des FC Grünwil zu manipulieren? Sie wissen davon? Wollte Stepan Sie verraten, musste er deshalb sterben. Ja, er hat die Unterlagen aus dem Papierkorb geholt. Ich habe sie weggeschmissen. Hat er Sie erpresst? Er hat mir Vorwürfe gemacht und er hatte recht damit. Es war ein Blödsinn. Ich hätte mich nicht darauf einlassen sollen. Sie geben zu, mit der Wettmafia zusammenzuarbeiten? Ich gebe gar nichts zu. Es gab erste Kontakte, mehr nicht. Die Spiele des FC Grünwil erscheinen auf keinem Tippschein. Zwei Männer sind an mich herangetreten. Die Idee war, im nächsten Sommer vor der Saison ein Freundschaftsspiel zwischen dem FC Grünwil und einer osteuropäischen Mannschaft zu organisieren. In der Vorsaison kann man auch auf Freundschaftsspiele wetten. Der FC Grünwil hätte das Spiel überraschend hoch gewonnen, weil die gegnerische Mannschaft dafür bezahlt worden wäre, hundsmiserabel zu spielen. Stepan hat das herausgefunden und er wollte sie anzeigen. Es ist nichts geschehen, das Spiel wird nicht stattfinden, das habe ich ihm auch gesagt. Zudem hatte Stepan andere Sorgen, irgendeine Frauengeschichte. Er machte einen niedergeschlagenen Eindruck. Der Trainer ließ mich eine Weile allein und kam dann mit der Kopie eines Briefes, den er an den Fußballverband geschickt hatte und in dem er festhielt, wann und von wem er kontaktiert worden war. Ich fuhr zurück in mein Büro und fragte mich, ob Stepan die Frau seines Herzens bereits gefunden hatte und weshalb sie sich nach seinem Tod unsichtbar gemacht hatte. Da meine Klientin die einzige war, die einen Einblick in die Hinterlassenschaft ihres Bruders hatte, rief ich sie an und verabredete mich zu einer neuerlichen Begegnung in ihrer Küche. Leider habe ich keine Steak mehr im Kühlschrank. Das macht nichts. Heute begnüge ich mich mit den restlichen Cevapcicis. Die sind auch schon weg. Wollen Sie etwas Suppe probieren? Ernähren Sie sich nur von wässrigem Gemüse? Das ist eine Kürbissuppe mit Kokosmilch, Erdnüssen und Chili. Zweifellos ein Genuss. Aber mein Magen sehnt sich nach etwas Herzhaftem. Soll ich eine Pizza bestellen? Das dauert aber eine Weile. In Ihrer Gegenwart vergeht die Zeit wie im Fluge. Mein Freund muss gleich hier sein. Dann esse ich die Pizza lieber auswärts. Sie suchen nach Stepans geheimer Freundin? Vielleicht eine verheiratete Frau. Gibt es keine Hinweise auf seinem Computer? Ich habe nichts gefunden. Auch keine anderen Hinweise. Ich habe heute eine Mahnung erhalten, die an Stepan adressiert war. Eine Rechnung, die er nicht bezahlt hat. Ein Rechtsanwalt, der für eine Konsultation 345 Franken verrechnet. Ist das nicht Wucher? Rechtsanwälte verrechnen schon für das Händeschütteln 100 Franken. Ich kann mir nicht vorstellen, weshalb er zu einem Anwalt ging. Vielleicht hatte es etwas mit der Wettmafia zu tun. Wollen Sie wirklich nichts essen? Schreiben Sie mir die Adresse des Rechtsanwalts auf und dann gehe ich zum Pizzaiolo. Okay. Muss ich die Rechnung eigentlich bezahlen oder soll ich mit dem Anwalt reden? Sie könnten ihn zu einer selbstgemachten Suppe einladen. Vermutlich wird er danach auf alle Forderungen verzichten. Meine Suppen schmecken vorzüglich. Mein Freund kann gar nicht genug davon kriegen. Wenig später klingelte es und ein Mann, der knapp durch den Türrahmen passte, betrat die Wohnung. Er begrüßte mich mit einer dünnen Stimme und umarmte meine Klientin, als hätte er sie mindestens 15 Jahre vermisst. Ich gönnte mir eine Pizza und am nächsten Morgen einen Besuch beim Anwalt. Ich habe Herrn Raditsch beraten. Für 345 Franken. Ich vermute, dass die Beratung etwa 8 Minuten gedauert hat. Augen auf bei der Berufswahl, Herr Maloney. Und Augen zu bei der Ausübung. Ich bin in der Lage, Menschen zu helfen. Sie könnten auch mir helfen, indem Sie mir erzählen, was Raditsch von Ihnen wollte. Ich bedauere, das geht unter das Anwaltsgeheimnis. Stepan Raditsch ist vermutlich ermordet worden und Sie kennen das Motiv. Herr Raditsch ist tot? Ich habe den Hinterbliebenen geraten, die offene Anwaltsrechnung nicht zu bezahlen. Sie könnten mich umstellen. Er wollte einige allgemeine Auskünfte. Für 345 Franken. Er fühlte sich belästigt und wollte wissen, ob er vor Gericht gehen sollte, damit eine bestimmte Person nicht mehr in seine Nähe kommen könnte. Eine bestimmte Person? Er nannte keinen Namen, aber es handelte sich um eine Frau. Eine Frau, die ihm nachstellte. Ein kurzes Abenteuer, das er bedauerte. Sie hatten sich beim Laufen kennengelernt, mehr weiß ich nicht. Was haben Sie ihm geraten? Er solle das Gespräch mit der Frau suchen und wenn das nichts nützt, eine Strafanzeige. Für 345 Franken. Neid ist ein großes Übel in dieser Gesellschaft. Sind Sie neidisch, Herr Maloney? Keine Minute hätte ich mit dem Mann getauscht, höchstens mein Bankkonto mit seinem. Doch vermutlich hätte sich mein Konto dagegen gewehrt, was ich ihm nicht verübeln konnte. Da ich die unbekannte Freundin im Umfeld des Fußballclubs vermutete, besuchte ich Herrn Heinrich. Er sagte, dass er die Frau beim Laufen kennengelernt hat? So hat es der Anwalt formuliert. Jetzt wird mir einiges klar. Dann lassen Sie mich nicht im Unklaren. Wir gingen eine Weile zu dritt laufen, Stepan, Linda und ich. Aber dann hatten die beiden ständig etwas vor oder andere Termine. Das ging etwa 3 Wochen so, dann meldete sich Linda wieder bei mir, aber Stepan wollte nicht mehr mit uns laufen. Er hatte eine Affäre mit ihr. Die beiden passten überhaupt nicht zusammen. Linda ist fordernd und forsch. Stepan war ruhig und eher nachdenklich. Die berühmten Gegensätze, die sich anziehen und ausziehen. Aber Sie glauben nicht ernsthaft, dass Linda etwas mit Stepans Unfall zu tun hat. Sie könnte seinen Wagen manipuliert haben. Na, die versteht nichts von Autos. Aber sie kennt die Strecke, die er mehrmals wöchentlich fuhr. Vielleicht hat sie ihn geblendet. Du meine Güte, das darf nicht wahr sein. Was darf nicht wahr sein? Als wir wieder gemeinsam liefen, hat sie mich mal gefragt, ob ich wisse, wo man extra starke Laserpointer kaufen könne. Laserpointer? Ja, die sind saugefährlich. Damit werden ab und zu sogar Piloten geblendet. Er konnte nicht fassen, was er sich soeben in Gedanken vorgestellt hatte. Ich fuhr ins Polizeipräsidium. Es dauerte unendlich lange, bis ich mehrere Beamte davon überzeugen konnte, den Chef der Abteilung für Tötungsdelikte aus seinem Tiefschlaf zu wecken. Schließlich besuchten wir Frau Morf. Ich soll Stepan getötet haben? Ist das ein schlechter Witz? Polizisten erzählen keine Witze. Und wenn sie doch einen erzählen, dann dient er der Aufklärung eines Verbrechens. Oder er ist unfreiwillig. Genau, Maloney. Sie sind verhaftet auf der Stelle und unfreiwillig. Habt jemand gesehen, wie ich Stepan getötet habe? Es gibt genügend Indizien. Und mit unseren ausgeklügelten Feuermethoden werden wir auch Sie kleinkriegen. Sie sind ein hoffnungsloser Fall. Ich werde nichts gestehen. Und man wird mir nichts nachweisen können. Ich gebe zu, dass wir kurz was hatten. Dann aber hat er die Kurve gekratzt. Einmal bildlich und einmal real. Er war ein Loser. Sie haben sich vermutlich im Internet einen extra starken Laserpointer gekauft. Na und? Wir werden das Wrack noch einmal genau untersuchen. Was versprechen Sie sich davon? Unsere wissenschaftlichen Sachverständigen werden etwas finden. Und wenn wir dazu sämtliche CSI-Schauspieler aus den USA einfliegen lassen müssen und alle Tatortkommissare, tot oder lebendig. Der Prozess wurde zu einem Medienspektakel. Und mehrere Anwälte verdienten sich damit eine goldene Nase. Frau Morf wurde aufgrund der Indizien schuldig gesprochen, doch sie beharrte auf ihrer Unschuld und ging in Berufung. Was wiederum die Anwälte erfreute. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten die tödliche Kurve. Philip Maloney, der Krimi-Klassiker. Präsentiert von NZZ Campus. Fit für Studium und Karriere. nzzcampus.ch